WDR 5. Neugier genügt. Dispacks, ja, 78, 79, Ende der 70er. Waren wir in unserem zweiten Frühling, wir waren also 26, 27 schon zum Teil, nochmal begeistert von der neuen rollenden Welle aus England oder auch Ramones aus Amerika und die alle Türen wieder aufmachte. Wir waren damals mit dem Studium so fertig und wussten, was wir machen sollten. Peter Bömmels, 1952 in Köln als Sohn eines Postbeamten geboren, hatte wie sein Freund Gerhard Hündgen und Specks Mitbegründer in Köln Soziologie studiert. Nur, wir waren natürlich keine Journalisten und da musste man eine eigene Sprache finden, erfinden. Und daher fühlten wir uns auf einer ähnlichen Ebene wie die Musiker. Wir konnten das teilen. Peter Bömmels zählte in diesen Jahren als autodidaktischer Maler über seine Verbindung zur Künstlergruppe Mühlhammer Freiheit zu den wichtigsten Vertretern der Neuen Wilden. Einer fing an zu malen, ging 2 Stunden weg, was einkaufen, kam wieder und hat sein eigenes Bild nicht mehr erkannt, erinnert sich der heute an der Hochschule für Bildende Künste Dresden lehrende Bömmels. Gegen die mit dem Kommerz verbundene saturierte Gigantomie in der Popmusik und gegen die hippiesken Überreste mit ihrem Alleinvertretungsanspruch in Sachen Rebellion hatte sich in der zweiten Hälfte der 70er Jahre die Punkbewegung positioniert. Joseph Beuys, bereits 1967 verkündeter Leitspruch »Jeder Mensch ist ein Künstler«, fiel auf fruchtbarem Boden und fand in verschiedenen politisch-kulturellen Sphären ein Echo. Jeder Mensch ist ein Politiker, hieß es auf dem Parteitag der sich 1980 in Karlsruhe gründenden Partei Die Grünen. Jeder ist ein Zeitungsgründer in der Taz-Gründungsphase und in Köln dachten sich Bömmels und seine Freunde, jeder ist ein Popphilosoph. Specs, das ist Englisch und ist die Abkürzung für Spectacles, Brille. Wir haben das deswegen genommen, weil es so gut klingt. Musikalisch lebten die Specs-Gründer, von Kane einmal abgesehen, in Köln nach eigener Wahrnehmung in der Diaspora. Die Szene spielte in Düsseldorf und ich hatte Freunde in Düsseldorf und das war ganz wichtig. Und da hatten wir die Idee, wenn wir jetzt von Köln kommen, haben wir einen gewissen Abstand und einen gewissen Abstand ist ganz gut. Wir sind nicht Mitglied dieser Szene, die Ratinger Hofszene, ja. Es gab auch Experimentalbands, es gab Noise Music und alles Mögliche. So Versuche, das war ja sowas wie ein Neuanfang, so kreativer Schub, Türen aufgemacht, kommt neuer Wind rein. Basierte allerdings schon auf der Idee, probier's da einfach mal, mach da mal was, ja. Diese berühmte 3-Akkorde-Geschichte, das hat man doch schnell drauf und jeder hat doch vielleicht was zu erzählen, was kundzutun und das steckt da halt an. Die monatlich erscheinende Specs Musik zur Zeit entwickelte sich über Nacht zu einer Art Zentralorgan der subkulturell undogmatischen Linken. Die Leser waren in der Regel männliche Jugendliche in Universitätsstädten und musikalische Fremdlinge auf dem Lande, die sich dank der neuen Zeitschrift, Internet gab es damals noch nicht, an den neuesten popkulturellen Puls der Zeit angeschlossen und nicht mehr so einsam fühlten. Erstaunlich war, dass mit Clara Drexler ein weiblicher Teenager im Alter von 18 Jahren zu der Männerrunde um Peter Bömmels, Gerhard Hündgen, Wilfried Rutten und Dirk Scheuring stieß. Clara Drexler hatte das Gymnasium abgebrochen, lebte eine Zeit lang ohne feste Bleibe in verschiedenen Kölner Wohngemeinschaften. Die Redaktion fand halt abends in der Kneipe statt oder man hat sich irgendwie getroffen bei jemandem. Die Idee war, dass wir halt Leute haben, die ausgeprägt unterschiedliche Stile haben. Ich wurde dann halt wirklich dazugeholt, sozusagen irgendwie handverlesen, weil ich in der Tat, glaube ich, der jüngste Mensch war, den diese ganzen Jungs da kannten, weil ich halt auch so, keine Ahnung, immer in der Kneipe hing, Musik gehört, dann, weil ich damals weder zur Schule ging, noch so genau wusste, was ich machen wollte. Ich arbeitete damals bei Emmaus, das war so ein gemeinnütziger Verein, wo man irgendwie Altkleider und so weiter wiederverkauft hat. Und weil ich dann irgendwie gehört habe, die machen da sowas und dann auch gefragt habe, ich war dann auch interessiert und wollte wissen, was treiben die da eigentlich so. Ne? Und dann hat man mich halt gebeten, da irgendwas zu verfassen. Das interessante Experiment war halt eben jetzt mal nicht meine eigene Schreibe, sondern wir schicken jetzt jemanden mal dahin, der überhaupt keine Ahnung hat, zu einem Konzert und lassen ihn da irgendwas drüber schreiben. Clara Drexler, die den Musikjournalismus in Deutschland stilistisch maßgeblich mitprägte und später mit Übersetzung mehrerer Bücher von Nick Hornby und Patti Smith beeindruckte, nutzte die neue Zeitschrift wie ihre Kollegen als ein Experimentierfeld für die Entdeckung, Beschreibung und Ausdeutung von sich rebellisch gebender Musik. Damals hatte man eben nicht diese sauberen Kategorien, wie sich das gehört. Das ist Punkrock, das ist Streetpunk, das ist Oi-Punk, das ist Prollpunk, das ist Bierpunk und dann kommt Postpunk und so. Ja, das war also alles Joy Division und Stiff Little Fingers oder sowas, was weiter ja nicht voneinander entfernt sein könnte, gehörte aber irgendwie noch so ein bisschen ins selbe Erzähluniversum. In Abgrenzung von der alten Hippie-Musik, aber im Grunde genommen ging es nicht um die Hippie-Musik an sich. Es war nicht die Musik, gegen die man sich abgrenzte. Es war ein bestimmter Diskurs, von dem man sich abgrenzte. Wobei damals natürlich niemals jemand von uns das Wort Diskurs in den Mund genommen hat. Und bei uns war es einfach, wir machen alles anders. Die erste Phase bis Mitte der 80er Jahre war geprägt durch die kulturelle Aufbruchstimmung von Punk und New Wave. Wir hatten eine Auflage von 2000 Exemplaren, alle mit der Hand zusammengelegt, selber zusammengelegt, nachts und rumgeschnibbelt am Layout. Wir hatten dann auch jemand gefunden, der ein bisschen davon handwerklich konnte. Alles natürlich umsonst, ja. Keiner hat Geld dafür gekriegt. Wir mussten eben noch Geld reintun. Nach einem Jahr verkleinerte sich das Format. Und nachher wurde es Glanzpapier und farbig. Da hatten wir eben auch schon Anzeigen von der Plattenindustrie. Das waren aber praktisch immer Freunde. Vorher waren das Leser gewesen, die dann eingestiegen sind, Jobs gekriegt haben bei irgendwelchen Plattenfirmen und die haben uns wieder unterstützt. Die Specs gab es in Szenekneipen und an Bahnhofskiosken. Was sich wirklich langfristig als ganz wichtig herausgestellt, waren die Abonnenten. Also wir hatten dann relativ viele Abonnenten, das heißt sicheres Geld. Und die waren dann in der ganzen Bundesrepublik oder damals im Westen. Und das war auch der Erfolg, weil die kamen sonst nicht an die Zeitschrift ran. Clara Drexler erinnert sich an eine Begegnung mit Major Häuser, von der bei den Specs-Machern verachteten Kölner Band Bab, die viel über die unterschiedliche Denkweise der beiden Richtungen aussagt. Es war absolut irre. Ich habe mich mit Major Häuser, dem Gitarristen, darüber unterhalten, was hübsche Mädchen sind. Wolfgang Niedecken saß halt daneben und seines Zeichens Künstler natürlich, weiß halt, dass solche Dinge verhandelbar sind. Gut, dass die Schönheit im Auge des Konstrukteurs liegt und so weiter. Major Häuser aber, mit dem habe ich mich wirklich lange unterhalten und ich konnte es einfach nicht verstehen und er konnte mich nicht verstehen, weil ich hatte halt natürlich irgendwie so die Haare radikal ab, natürlich so das übliche, völlig überschminkte Edwards-Gesicht, nur mit bösartigen roten Lippen, damals noch total schiefen Zähnen. Ich hatte da immer schon Zähne wie Shane McGowan. Und er wollte mir also klar machen, warum ich Schwierigkeiten habe, wenn ich so aussehe, einen netten Jungen kennenzulernen oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Und ich habe also gesagt, diese komischen, zarten Mädchen mit Blümchenkleidern und langen Haaren, das ist doch irgendwie eine Katastrophe. Wie kannst du dir denn sowas überhaupt noch ansehen? Wird das einem nicht langweilig? Ne? Kann man das dann überhaupt noch ertragen? Immer dieselbe Art von Hübschheit. Da ging es auch nicht um Musik, da ging es um das Leben. Ne? Die Musik, Leben, Selbstverständnis, Dinge, die einfach nicht voneinander abgekoppelt sind oder so, sondern die eng miteinander verknüpft sind auf teils unerklärliche, selbst nicht ganz verstandene Weisen. Ich glaube, da war ich nachher einfach zu betrunken und dann hatte ich wirklich auch keine Lust mehr. Und der Kassettenrekorder hat nicht funktioniert. Die Specs-Redakteure, die sich mit der Popkultur kritisch auseinandersetzten, avancierten bald selbst unter den Lesern zu einem Popmythos. Peter Bömmels, Clara Drexler und Dietrich Diederichsen vertraten zwar selbstbewusst ihren musikalischen Geschmack mit zuweilen intellektueller Verstiegenheit, sie waren jedoch links und egalitär eingestellt und lehnten alle elitären Attitüden ab. Auf Popkonzerten suchten ihre Leser zwar ihre Nähe, vor lauter Respekt wurden sie jedoch selten angesprochen. Der Journalist und Autor Olaf Karnik, 1998 Chefredakteur, hielt das damals anders. Wahrgenommen habe ich natürlich die erste Ausgabe der Spex, das war 1980. Da war ich 17,5, war sehr stark Musik interessiert und da bin ich voll drauf eingestiegen. Und da begab man sich natürlich an die entsprechenden Lokalitäten und dann sah man da einzelne Leute, von denen gesagt wurde, ja, die machen die Spex und so weiter. Und das waren insbesondere für mich dann zwei Figuren, nämlich Gerald Hünken und Peter Bömmels, die im damaligen Peppermint auf der Zürbicher Straße an der Theke standen. Und die fand ich halt als Typen ganz toll, weil die sahen aus wie Joe Strummer und Mick Jones von den Clash. Und die musste ich kennenlernen. Dann habe ich die einfach angesprochen, ja, sie würden doch die Zeitung machen. Ich hätte das gehört und ich hätte auch großes Interesse dafür zu schreiben. Und ob das nicht ginge. Dietrich Diederichsen, der zum einflussreichsten Pop-Theoretiker der Republik aufsteigen sollte und nach seinem Studium der Literaturwissenschaften von 1979 bis 1983 als Redakteur bei der Musikzeitschrift Sounds gearbeitet hatte, stieg Mitte der 80er Jahre als Chefredakteur und Herausgeber bei der Spex ein und politisierte das Blatt. Die Volkszählung war ein Thema. Wir haben eher gesagt, so von der Subkultur her kommentieren wir auch andere politische Ereignisse, aber manchmal, aber nicht, es gibt keine Berichterstattung. Und da gab es irgendwann Kolumnen, also es gab dann irgendwann Leute, die, wir hatten dann einen sogenannten Kulturteil, der kam so in den späten 80ern dazu, wo das dann rubriziert war und da gab es dann politische Kolumnen, da schrieb Oliver Tollmein eine und Wolfgang Schneider von Konkret und da wurde es dann ein bisschen verstetigt und das Themenspektrum wurde auch etwas größer. Zugleich nahm sowieso der Anteil an Rezensionen im jetzt Nicht-Musikbereich zu. Bildende Kunst sowieso, das war ja schon immer da, aber dann eben auch mehr Literatur und Film. Im November 1983 erschien im Blatt der erste deutschsprachige Bericht über Madonna. Mit dem publizistischen Erfolg weckte die als Underground-Magazin gestartete Zeitschrift bei der Plattenindustrie Begehrlichkeiten. Dazu Dietrich Diederichsen. Es gibt sozusagen ja zwei Mittel, mit denen die Schallplattenindustrie Einfluss nimmt auf, damals Einfluss nahm auf Publizistik. Das eine war, dass sie einem Reisen bezahlten, die man sich nicht hätte leisten können. Und dann hatten sie irgendein Act in London, zu dem wurde man geflogen und da musste man darüber auch schreiben. Das war Agreement. Aber die Star will nicht immer an. Also wir haben nicht jedes Mal gesagt, ja, das machen wir. Sondern es gab sozusagen zwei Voraussetzungen. Einmal, dass man irgendwie auch damit leben können. Und zum Zweiten, dass man das dann auch noch anderweitig nutzen kann. Dass man den London-Trip dann dazu nutzt, noch 3-4 andere Dinge dort zu erledigen. Die Redaktion jonglierte noch mit einem anderen Trick zwischen ihrem eigenen Anspruch auf journalistische Unabhängigkeit und ökonomischen Zwängen. Es gab ein Element bei Spex und auch in vielen anderen Zeitschriften und Publikationen. Das ist so diese einseitige, dieser kurze Text über eine Band auf den vorderen Seiten, der kommt meistens zustande, weil man ihn machen muss. Und zwar entweder, weil man irgendwie der Band helfen muss, aus welchen Gründen auch immer, aber an sich nichts mehr dazu zu sagen hat, weil man hat über die schon mal geschrieben und es ist eigentlich erledigt, aber jetzt sind sie wieder auf Tour und jetzt muss man ein bisschen unterstützen. Diese Rubrik, die immer etwas undankbar ist, wo man immer sowieso bei kurzen Texten nicht so richtig was machen konnte, da tat man dann auch diese Sachen rein, wo man dann eben für nach London gefahren ist, ne? Und wo man so sagte, naja, die Band ist ganz okay, aber so richtig Enthusiast kann ich dafür nicht werden. Gut, dann kriegt ihr halt so einen kleinen Artikel vorne. Das sagte man den Leuten auch. Also ja, für die fahren wir gerne rüber, aber du kriegst nicht mehr als eine Seite. Ne? Das war klar. Das war so die eine Einflussnahme. Die andere über Anzeigen, also die noch unfeinere, hat zumindest in den ersten Jahren, die ich da war, nicht wirklich stattgefunden. Natürlich gab es immer mal wieder so einzelne Figuren bei der Schallplattenindustrie, die so persönlich enttäuscht waren, weil sie auch persönlich irgendwas wichtig fanden und dann genervt waren, wenn sie damit nicht durchkamen. Aber so als Strategie gab es das eigentlich nicht. Die Sitten waren noch andere. Das änderte sich, als zum Beispiel diese Zeitschrift Prinz so bundesweit erschien und insgesamt so die Szenepresse mehr zur Servicepresse wurde und noch leichter käuflich war. Da gab es dann auch immer häufiger so das, was dann die Gruppe Flower Pornos mal irgendwo besungen hat, ganzseitige Anzeige gegen Titelgeschichte. Das haben wir nie gemacht, aber das wurde dann versucht. Seit Mitte der 80er Jahre häuften sich die Diskussionen darüber, wie sich das Blatt ausrichten soll. Die 80er Jahre waren geprägt von einem Grundkonflikt zwischen, sollen wir eher eine richtige bunte Illustrierte werden mit unserem Know-how, aber eben doch eine, die sich auf dem Markt verkauft, oder sollen wir hier Underground sein? Das war der große Konflikt. Und ich hatte die Underground-Position. Anders als die Taz fungierte die Spex aber nur in sehr bescheidenem Maße als Vehikel für Karrieren in der Medienwelt, meint Olaf Karnick. Also jedenfalls Mitte der 80er Jahre öffneten sich da, wenn man so will, Türen. Einerseits in die Werbung, wo jemand wie Dietrich Dietrichsen selber auch mal reingerochen hatte, dann aber für sich befunden hatte, dass es das auf Dauer nicht bringt. Andere Optionen waren halt neu entstehende Magazine, Lifestyle-Magazine, Tempo und sonstige Projekte, die es da kurzfristig mal gab. Allmählich kamen auch die rebellischen Punk- und Post-Punk-Bands in die Jahre, was sich folglich auf die Arbeit der Autoren und die Inhalte des Blattes auswirkte. Nun gut, die meisten kleinen Bands sind auch irgendwie zu Recht klein. Und das immer Gleiche, was die dann so zu sagen haben, hat er jetzt nicht wahnsinnig befriedigt, das nochmal und nochmal und nochmal mitzuteilen. Insofern war es so, dass wir diese Funktion, die wir notgedrungen hatten, da irgendwie für die ersten Schritte irgendwelcher Karrieren zu sorgen, nicht so wahnsinnig geliebt haben. Und dann irgendwann angefangen haben, das darüber zu regeln, dass wir dann eben diese Listennummern gemacht haben, wo wir dann einfach, das gibt es, Sonderservice, alle deutschen Bands mit Adresse und Diskografie, sofort die Auflage in die Höhe gegangen. Das haben wir öfters gemacht, in den späten 80ern, um sozusagen dem strukturellen Bedürfnis nachzukommen, ohne dass wir das jetzt irgendwie noch ein Feuilleton darum bauen mussten. Ne? ...1992 platzte dann die große Lebenslüge der Poplinken im Umkreis der Spex. Dietmar Dath, Chefredakteur von 1998 bis 2000, berichtete in dem Interviewbuch »Alles fragen, nichts fürchten«, wie sich Dietrich Dietrichsen in dem Aufsatz »The kids are not alright« von seiner prinzipiell positiven Bezugnahme auf die Jugend- und Popkultur verabschiedete. Erinnern wir an das berühmte Beispiel dieses Mädchens, das sich am Todtrampeln eines Migranten beteiligt hatte und in dessen Zimmer ein Poster von Michael Jackson hing, als der Stern-Reporter sie interviewte. Da war plötzlich klar, das, worauf sich eine Spex immer verlassen hatte, nämlich darauf, den Anschluss an eine weltweite Massen-, aber auch Nischenkultur von Gehorsamsverweigerung, Libertinage, Drogenkonsum umstandslos links einzusortieren, war ein Denkfehler gewesen. Popmusik in der Tradition der Black Music war für Dietrich Dietrichsen in seiner Mehrdeutigkeit bis dato eindeutig subversiv und emanzipatorisch verstanden worden. Nachdem dieser Artikel erschienen war, wurde Dietrich an ganz viele Orte eingeladen, diese Sache zu erklären, weil, um Gottes Willen, uns bricht eine Welt zusammen. Unterschiedliche Leute haben darauf auch praktisch reagiert, sind beispielsweise, wenn sie Musiker waren, auf Tourneen gegangen und haben versucht, sich daran zu beteiligen, Jugendzentren gegen die Übernahme durch Rechte zu verteidigen. Zum Jahreswechsel 1999-2000 wurde Spex an die Verlagsgesellschaft Piranha Media verkauft. Damit endete auch die bis dahin praktizierte Selbstherausgeberschaft. Die heute alle zwei Monate erscheinende Zeitschrift kämpft, wie die anderen deutschen Musikzeitschriften auch, mit sinkender Auflage. Rund 10.000 Hefte gehen im Einzelhandel über den Ladentisch und 10.000 Abonnenten bilden, wie schon in den 80er Jahren, ein festes Standbein. Der Hauptgrund für den Auflagenschwund von Musikzeitschriften allgemein dürfte darin liegen, dass das Bedürfnis für Fachblätter in einem sich zunehmend egalitär gebenden Online-Konsum von Informationen schwindet. Damit liegt die Zukunft der Spex in exklusiven Interviews mit Musikern und Songwritern und allgemein verständlich geschriebenen, intellektuell aber anspruchsvollen Artikeln zur Popkultur und ihrer gesellschaftlichen Einbettung. Wie sagte der frühere Chefredakteur Dietmar Dath? Einige Zeit war Spex, meiner Meinung nach, eine sehr gute Sozialplattform für das Aufeinanderabstimmen verschiedener Szenen. Und jetzt machen sie eben wieder lange Texte, die eher Essay-Charakter haben, fast wie eine Vierteljahreszeitschrift. Time. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.